Friends. Guten Morgen, Freunde. Let's keep going. Machen wir weiter. Verse 18. Vers 18. This actually has become one of the not favorite, but one of the verses Matthäus and I have come to love very much. So. Das ist einer der Verse, den Matthäus und ich sehr lieben gelernt haben. So look what Paul is saying. Schau, was Paulus sagt. And I'm convinced that any suffering we endure is less than nothing compared to the magnitude of the glory that is about to be unveiled within us. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Leiden, das wir tragen, weniger als nichts ist im Vergleich zu der Größe der Herrlichkeit, die in uns enthüllt werden wird. You know, it's interesting if you once you study suffering and glory in the New Testament. Es ist interessant, wenn du Leiden und Ruhm im Neuen Testament studierst. You will find that the Apostle Paul seemed to have an understanding. Wirst du feststellen, dass der Apostel Paulus ein Verständnis hat? That suffering for the sake of Jesus Christ. Dass das Leiden um Jesu Christi willen. Not any other suffering. That's just religious garbage. Kein anderes Leiden. Das ist einfach nur religiöser Quatsch. But suffering for our beloved Jesus. Aber das Leiden für unseren geliebten Jesus. He seems to directly connect. With the glory that will be revealed in us. Das scheint er direkt mit der Herrlichkeit zu verbinden, die in uns offenbart werden wird. So look, schau. If I imagine the glorious future that we have in heaven, wenn ich mir die herrliche Zukunft, die wir im Himmel haben, vorstelle, and the more I voluntarily embrace suffering for Jesus, und je mehr ich mich freiwillig auf das Leiden für Jesus einlasse, the greater the glory will be, desto größer wird die Herrlichkeit sein. Suddenly the suffering becomes just like he says, less than nothing. Dann wird plötzlich das Leiden, wie er sagt, weniger als nichts. But many times when we go through any suffering on earth, we put our focus on the suffering, it's not on the glory. Wenn wir auf der Erde Leide fahren, konzentrieren wir uns oft auf das Leid und nicht auf die Herrlichkeit. Think about this. Denk darüber nach. Whatever we put our focus on will grip our attention. Worauf wir unseren Fokus richten, wird unsere Aufmerksamkeit erregen. And whatever grips our attention will influence us so powerfully. Was immer unsere Aufmerksamkeit erregt, beeinflusst uns so stark. So what happens when I have the privilege to suffer for Jesus Christ? Was passiert, wenn ich das Vorrecht habe, für Jesus Christus zu leiden? That I put my focus on the glory that belongs to me. So dass ich meinen Fokus auf die Herrlichkeit lege, die mir gehört. Look. Schau. When the apostles were beaten up, als die Apostel geschlagen wurden, and they were forbidden to speak in the name of Jesus, und es ihnen verboten wurde, im Namen Jesu zu sprechen, how did they leave that place? Wie verließen sie diesen Ort? The Bible says they rejoiced that they were considered worthy to be suffered for Jesus. Die Bibel sagt, sie freuten sich, dass sie für würdig befunden wurden, für Jesus zu leiden. You know, we complain about a tiny little bit of suffering. Wir beschweren uns über ein winzig kleines Stückchen Leid. Because we have developed, unfortunately, an attitude that is so contrary to Jesus. Weil wir unglücklicherweise eine Haltung entwickelt haben, die so sehr im Gegensatz zu Jesus steht. We don't want to suffer nothing for nothing. Wir wollen nicht leiden und das aus gutem Grund. We want a comfortable life and by no means do we want to give that up. Wir wollen ein bequemes Leben und das wollen wir auf keinen Fall aufgeben. You know, Debbie and me, we developed a saying between the two of us. Debbie und ich entwickelten zwischen uns beiden ein Motto. When we have to give up our comfort for whatever the purpose of Jesus, wenn wir unsere Komfortzone, unseren Komfort für den Auftrag von Jesus aufgeben müssen, and our selfish nature doesn't like it, und unsere egoistische Natur das nicht mag, because the selfish nature never likes to give up comfort, denn unsere egoistische Natur gibt nie gerne Bequemlichkeit, Komfort auf. You know, when that happens, we look at each other. Wenn das passiert, dann schauen wir einander an. And we say, you are fine. Und sagen, dir geht es gut. You are a missionary. Du bist ein Missionar. Come on. Komm schon. Just act like a missionary. Also verhalte dich wie ein Missionar. You know, if you really understand that whatever we give up for the sake of Jesus has nothing but glory. Wenn du wirklich verstehst, dass alles, was wir um Jesu willen aufgeben, nichts anderes als Herrlichkeit bedeutet. That's why Paul could rejoice in the middle of prison. Deshalb konnte sich Paulus im Gefängnis freuen. And even more than rejoice, he could use prison to further the gospel. Und sogar mehr als sich freuen, er konnte das Gefängnis nutzen, um das Evangelium voranzutreiben. He wrote us some of the most incredible truths from prison. Er schrieb uns einige der größten Wahrheiten vom Gefängnis aus. You know, he wrote Philippians 4. Er schrieb Philipper 4. Rejoice always, and again I tell you, rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. That's Philippians 4, verse 4. Das ist Philipper 4, Vers 4. But just two verses later, he says this. Zwei Verse später sagt dies. Do not worry about anything. Seid nichts besorgt. So look at this. Schau das an. He wrote Philippians from prison. Schrieb den Philipperbrief aus dem Gefängnis. So in prison he was suffering persecution. Im Gefängnis litt Verfolgung. And from prison, suffering persecution, he said, guys, always rejoice. Und aus dem Gefängnis, Verfolgung erleidend, sagte Leute, freut euch alle Zeit. We go to a nice beach resort for vacation, and if the room isn't nice enough for us, we complain. Wir fahren für unseren Urlaub an einen schönen Badeort, in ein schönes Hotel, und wenn das Zimmer für uns nicht schön genug ist, beschweren wir uns. If the food is not the way we want it, we complain. Wenn das Essen nicht so ist, wie wir es wollten, beschweren wir uns. And Paul is in prison, persecuted, and said, guys, rejoice. Und Paulus sitzt im Gefängnis, wird verfolgt und sagt, Leute, freut euch. We have a tiny little problem that's not even worth thinking about, and we worry. Wir haben ein winzig kleines Problem, das nicht einmal wert ist, darüber nachzudenken, und wir sorgen uns. And Paul is in prison, and he says, guys, don't worry about anything. Und Paulus ist im Gefängnis, und sagt, sorget euch nichts. We have not understood the direct connection between suffering for our beloved Jesus and the glory that belongs to us. Wir haben nicht verstanden, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen dem Leiden für unseren geliebten Jesus und der Herrlichkeit, die uns zusteht. So what would happen if we would change that mentality? Was würde passieren, wenn du diese Mentalität ändern würdest? And if you would say, Lord Jesus. Und wenn du sagen würdest, Jesus. For you, suffering will always be an honor for me. Für dich zu leiden wird für mich immer eine Ehre sein. It will release nothing but your incredible glory in me. Es wird nichts anderes als deine unfassbare Herrlichkeit in mir freisetzen. I tell you what. Ich sage dir. If the world would see this attitude, wenn die Welt diese Haltung sehen würde, the world would want Jesus much more than it does now. Die Welt würde Jesus viel mehr haben wollen, als sie es jetzt tut. I heard a man of God say this once. Ich hörte einen Mann Gottes Folgendes sagen. To be a real Christian is nothing for cowards. Ein wahrer Christ zu sein ist nichts für Feiglinge. You know, when I first heard him say that, I thought, man, that's a deep statement. Als ich ihn zum ersten Mal dies sagen hörte, dachte ich, Mensch, das ist eine tiefgründige Aussage. Listen. Hör zu. Put your focus on the glory that is yours. Richte deinen Fokus auf die Herrlichkeit, die dir gehört. And understand. Und verstehe. That everything that you can go through for Jesus is nothing. Dass alles, was du für Jesus durchmachst, nichts ist. Or as Paul says, less than nothing. Oder wie Paulus sagt, weniger als nichts ist. Compared to the magnitude of the glory. Im Vergleich zu der Größe der Herrlichkeit. And everything will look differently. Und alles wird anders aussehen. See you tomorrow. Bis morgen.